Leben in ewiger Erde. Der Schöpfung goldene Krone, stetig suchend bestellt im Ziel. Gott gewordene Waffe, Nadel hebt sich unter Yggdrasil. Den neuen Tag, der sich in Ewigkeit erstreckt.